Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Wer verbreitet wirklich Fake News? Lassen wir Social Bots mal außen vor, dann sind es vor allem ältere Menschen. Das haben Politikwissenschaftler von den US-Universitäten Princeton und New York herausgefunden. Sie haben Facebook-Posts von fast 1200 US-Amerikanern verglichen. Dabei kam heraus, Fake News werden 7-mal häufiger von Menschen über 65 Jahren geteilt als von Menschen zwischen 18 und 29 Jahren. Die Autoren vermuten, dass dahinter eine mangelnde Medienkompetenz steckt und ein schlechtes Erinnerungsvermögen. Sie fanden außerdem heraus, dass die meisten Fake News-Verbreiter sich selbst dem konservativen Lager zuordnen. Die Forscher sagen aber, generell ist der Anteil der Nutzer, die Falschmeldungen verbreiten, gering. Er lag in ihrer Studie bei unter 9%. Im Mittelalter konnten nur wenige Menschen lesen und schreiben. Das war vor allem Menschen in religiösen Institutionen vorbehalten. Dort wurden religiöse Bücher oft kunstvoll illustriert und kopiert. Bisher waren die Wissenschaftler davon ausgegangen, dass das vor allem Männer, also Mönche, gemacht haben. Jetzt hat ein Forscherteam unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte und der Universität York zum ersten Mal klare Hinweise gefunden, dass an der Buchmalerei auch Nonnen beteiligt waren. Sie haben die Überreste von Menschen untersucht, die auf einem mittelalterlichen Friedhof in der Nähe von Paderborn begraben wurden. Auf diesem Friedhof fanden die Forscher die sterblichen Überreste einer Frau, in deren Zahnstein viele blaue Pigmentpartikel aus Lapislazuli eingebettet waren. Laut den Wissenschaftlern hat die Frau wahrscheinlich mit der Farbe gemalt und die Pinselspitze beim Arbeiten immer wieder angeleckt. Die Ultramarinpigmente aus Lapislazuli-Stein wurden, ebenso wie Gold und Silber, ausschließlich zur Illustration der wertvollsten Handschriften verwendet. Ist die Mutter nach der Geburt sehr gestresst? Legt das Kind zu? Diesen Zusammenhang haben Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig herausgefunden. Sie haben die Daten von fast 500 Mutter-Kind-Paaren ausgewertet. Väter spielten in der Studie keine Rolle. Es kam heraus, vor allem das erste Lebensjahr ist offenbar eine sensible Phase. Je höher da das Stressempfinden der Mutter ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Kleinkind später einen erhöhten Body-Mass-Index hat. Interessant ist, dass der Stress während der Schwangerschaft und dem zweiten Lebensjahr offenbar keinen Einfluss auf das Gewicht hat. Die Auswertung von Fragebögen hat ergeben, dass die gestressten Mütter oft ein ungünstiges Wohnumfeld hatten und eher wenig Geld zur Verfügung. Sie waren auch öfter Lärm und Straßenverkehr ausgesetzt. Der Jojo-Effekt beim Gewicht ist einfach fies. Vor allem, wenn man Schwankungen von bis zu 300 Kilogramm hat. Denn wie wir Menschen kennen auch Elefanten den Jojo-Effekt. Das hat ein Forscherteam der Uni Zürich herausgefunden. Und zwar schwankt das Körpergewicht der Dickhäuter in einem regelmäßigen Zyklus von rund 100 Monaten, also etwas mehr als 8 Jahren. Die Forscher dachten ursprünglich, das habe mit der Fortpflanzung zu tun. Bei ihrer Auswertung haben sie aber festgestellt, schuld sind wahrscheinlich die Zähne. Elefanten sind mit etwa 10 Jahren erwachsen, hören aber ihr Leben lang nicht auf zu wachsen. Deshalb müssen sie auch insgesamt 5-mal in ihrem Leben die Zähne wechseln. Normalerweise haben sie 2 Zähne pro Seite, je einen Zahn oben und einen unten. Beim Zahnwechsel schiebt sich dahinter der nächste Zahn hoch, während der alte davor wegbröckelt. Deshalb steht den Elefanten während ihres Zahnens mehr Kaufläche zur Verfügung. Deshalb können sie ihre Nahrung in dieser Zeit besser verwerten und nehmen zu. Am Nachthimmel funkelt es immer so schön. Und einige dieser Sterne, die wir da sehen, werden sich später zu funkelnden Kristallen entwickeln. Forscher der Universität Warwick beschreiben im Fachmagazin Nature, dass sie zum ersten Mal nachweisen können, dass aus ehemaligen Sonnen weiße Zwerge mit einem festen Kern werden. Der neue ESA-Satellit Gaia hat Daten von etwa 15.000 weißen Zwergen geliefert. Die Forscher stellten fest, dass Zwerge mit einer bestimmten Farbe und Leuchtkraft verhältnismäßig oft vorkommen. Das kann kein Zufall sein. Die Forscher vermuten, dass diese Sterne sich gerade am Übergang befinden. Ihr flüssiger Kern verfestigt sich. Bei diesem Übergang wird viel Hitze freigesetzt. Das verlangsamt wohl den Alterungsprozess der weißen Zwerge. Die Forscher glauben deswegen, dass weiße Zwerge viel älter sind als ursprünglich angenommen. So um die 2 Milliarden Jahre. Die ältesten weißen Zwerge dürften mittlerweile einen vollständig kristallinen Kern haben. Weiße Zwerge sind das, was von Sternen übrig bleibt. Über Milliarden von Jahren kühlen sie ab, bis nur noch der Kern bleibt. Unserer Sonne wird es auch mal so gehen in etwa 10 Milliarden Jahren. Ein Mindestzuckergehalt, das ist echt nicht mehr zeitgemäß. Das sagt der gesunde Menschenverstand und das sagen auch Verbraucherschützer. Hintergrund ist die Diskussion um den deutschen Getränkehersteller Lemonade. Die Firma wurde von der Hamburger Verwaltung abgemahnt, weil ihre Limo angeblich nicht süß genug sei. Erst hieß es, mehr Zucker rein oder neuer Name. Nach viel Kritik hat das Amt inzwischen eingelenkt. Die Verbraucherzentrale Hamburg sagt, dass niemand eine Mindestmenge Zucker braucht. Die Leitsätze für zuckerhaltige Getränke müssen überarbeitet werden. Diese Leitsätze stehen im deutschen Lebensmittelhandbuch. Sie sind keine Gesetze, aber stark bindend. Formuliert werden sie von einer Kommission aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verbrauchern und Lebensmittelüberwachung. Deutschlandfunk Nova.